5, 4, 3, 2, 1. Das war natürlich nichts anderes als Summertime, hier in einer Fassung auf der Mandoline, gespielt von Mr. Glenn. Diese Sendung wird sich unter anderem mit einer Person befassen, die es gar nicht mehr gibt, die also zu Gast im Geisterstudio ist. Aber lassen Sie sich überraschen. The Ghost Driver. Und am Mikrofon ist natürlich niemand anders als The Ghost Man innerhalb dieser 275. Folge dieser Sendereihe. Verehrter Herr Ghost Man, ich bin natürlich sehr erfreut, an dieser Radioshow teilzunehmen und auch als nicht existierende Person im Berlin, der Stadt, in der ich lange wirkte, zu verbleiben und werde jetzt ein paar Akkorde spielen, da ich auch öfter versucht habe, die Mandoline zu zupfen, zum Beispiel bei diversen Sommerfesten der Sozialdemokratischen Partei Deutschland. Und ich hoffe, Sie werden mir verzeihen, dass ich jetzt so im Hintergrund nur so einige Akkorde spiele. Zum ersten Mal innerhalb dieser Sendereihe ein sehr, sehr prominenter Gast, und zwar der ehemalige Bundeskanzler Willy Brandt. Und Herr Brandt, ich möchte Ihnen gerne noch ein bestimmtes Stück vorspielen, was zu der Zeit, wo Sie sehr populär waren, die Charts erobert hat. Zu sehen, denn du bist außergewöhnlich. ich dich besuche in Bonn. Oh, Willy Brandt, es ist mir bekannt, du bist für Frieden und Freiheit im Land. Drum sing ich dir das einfache Lied. Wer denkt wie ich, der singt einfach mit. La la la. In den bunten Blättern wurde ja oft darüber geschrieben, dass sie ein Lebemensch sind, so wie es auch Carola in dem Falle beschreibt, beziehungsweise sich wünscht, ihnen zu begegnen. Trifft das denn überhaupt zu? Naja, man lebt schon, so wie es einem gefällt, wenn es die Termine zulassen. Und da gibt es einige Gelegenheiten, zum Beispiel bei Wahlkampffahrten, Empfängen. Aber das, was in diesen Blättern geschrieben wird, ist maßlos übertrieben. Bevor wir uns weiter unterhalten, verehrter Herr Willy Brandt, nun etwas Musik. Thank you. Das war Sly and the Family Stone. Ich hoffe, Ihnen hat das auch gefallen. Ja, ich habe schon in den Vereinigten Staaten von Amerika öfter sowas gehört. Und dieses ist natürlich auch betitelt mit Thank You. Deswegen jetzt ein weiteres Stück und zwar mit Coco Taylor. Eine Live-Aufnahme aus dem Jahre 1967 während des amerikanischen Folk and Blues Festivals. Not with the Chicago sound. One more time, we're gonna go with the Chicago sound. It's called Wang Dang Doodle. Herr Bundeskanzler, sicher ist Ihr Leben nicht immer schön gewesen und mit begeisterten Fans, sondern Sie sind bestimmt auch öfter alleine und mit ganz alltäglichen Sachen konfrontiert. Wissen Sie, da kommt man von einer Auslandsreise ein bisschen angeschlagen zurück. Da kommen die ganz profanen Dinge dazu. Da geht man zum Zahnarzt und muss sich einen Zahn oder mehrere ziehen lassen. Und dann kommt dieser Mist dazu. eure Gassi geh und auf der Straße eure Scherben seh, frag ich mich, was bei euch nicht stimmt. Ich denke, Ihnen geht es ab und zu genauso wie Kotzreiz, die da sagen, nüchtern, unerträglich. Das kann ich zumindest von mir ab und zu behaupten. The Ghost Driver. Kluge Mädchen wählen doch nicht jeden Mann, nur den Mann aus der Berliner Luft. Nur den Mann, der zeigt, dass er noch mehr als reden kann. Wenn sie ihre Stimme ihm schenken, kommt auf den ersten Platz. Unser Willi, für ihn gibt's keinen Ersatz. Alle drücken ihm den Daumen. Besser ist der Ludwig, besser ist der Ludwig und die CDU. Willi ist so gut nicht, besser ist der Ludwig. Nicht nur in den Jahren 1969, in den 70ern oder auch in der Gegenwart wurde ziemlich viel Blödsinn während der Wahlkampfshows losgelassen und darauf werden wir nicht weiter eingehen. Als Sie mich eingeladen haben, haben Sie mir auch zugesichert, dass ich mir etwas Musikalisches wünschen kann und ich möchte es nicht zu sehr eingrenzen, aber ich möchte gerne etwas hören, in dem die Mandoline eine spezielle Rolle spielen wird, zumal wir nicht weitere tiefere Gespräche über mein politisches Leben geführt haben. Da stimme ich Ihnen ganz zu, Herr Bundeskanzler, und möchte auf Kapaikas verweisen mit einem ganz speziellen Stück, was da heißt L Plus von der Langspielplatte Thea Walzer. Thank you. Meine lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger, zum ersten Mal seit dem Ende des Krieges wird sich morgen unser Land in eine Fußgängerzone verwandeln. Real ist ja Willy Brandt vor x Jahren schon von uns gegangen und deshalb auch dieser Hinweis. Ähnlichkeiten mit einer ehemalig real existierenden Person ist nicht zufällig, sondern beabsichtigt. Gentlemen. Okay. Was a great pleasure. Oh nein, das haute ganz schön rein mit dieser etwas verrauchten Stimme. Und ich brauche jetzt irgendwas, was ich unter die Binden kippe. Ein Schnaps oder was auch immer. Und währenddessen könnt ihr noch Musik hören. Bis zum Ende dieser Sendung. Cold and old.